Er hatte sich sehr auf die neue Stelle an dieser Uni konzentriert. Er wollte nichts falsch machen als junger Dozent, kaum älter als einige seiner Studenten. Nur keine Anfängerfehler. Er war froh, dass seine Vorlesung gut besucht war und dass sein Seminar offenbar gut ankam. Die meisten Studenten waren motiviert und arbeiteten eifrig mit. Er freute sich über jede Frage im Kurs, jedes interessierte Gesicht, jedes Lächeln. Mit der Zeit hatte er sich die Gesichter und die Namen dazu gemerkt und allmählich hatte er auch einige seiner Studentinnen und Studenten kennengelernt, vor allem natürlich die Leute, die auch in seine Sprechstunde kamen. Laura kam nie in sein Büro, aber sie meldete sich oft im Seminar. Ihre überraschenden Fragen, ihre intelligenten Kommentare beeindruckten ihn. Dabei fragte er sich manchmal, ob ihr das Seminar überhaupt gefiel. Das war schwer zu sagen. Ihr Blick war meistens kritisch und sie schrieb offenbar kaum mit. Aber sie hatte die Texte immer gelesen. Sie war bestens vorbereitet. Sie hatte wirklich Ahnung von Literatur. Das gefiel ihm. Eines Tages wartete sie nach dem Seminar vor der Aula. Sie wollte wegen des Stipendiums mit ihm sprechen. Sie brauche von einem ihrer Profs einen Brief, eine Art Empfehlung, sagte sie. Ob er das übernehmen könne. Es hätte keine Eile. Bis zum Ende des Semesters würde genügen. Er war natürlich einverstanden. Sie bedankte sich und ging schon weiter, drehte sich dann aber noch einmal um. Übrigens, das war gut heute. Richtig gut. Ein kurzes Lächeln und weg war sie. Pff, seltsames Kompliment, dachte er. Heute? Nur heute? Kurz darauf fehlte sie, eine Woche lang. Er merkte, dass er ihren Blick vermisste, ihre Fragen, ihre Einwürfe. Er befürchtete schon, dass sie abgebrochen hatte. Sein Seminar war keine Pflichtveranstaltung. Den Schein bekam sie auch woanders, den Brief wohl auch. Aber eines schönen Morgens saß sie wieder da. Er spürte die Erleichterung. Dann, schon gegen Ende des Semesters, Theaterbesuch mit seinen Studenten, die Antigone von Sophokles, in einer modernen Version, danach eine Kneipe. Laura saß ihm schräg gegenüber. Entspannte Atmosphäre, sie sprachen über die Aufführung. Danach fingen die Studenten an, ihn auszufragen, nach seinen Vorlieben, Literatur, Kino, Musik. Nicht akademisch, sondern privat. Moderne Romane? Max Frisch, antwortete er spontan. Homo Faber? Fragte jemand. Nein, nicht unbedingt, meinte er. Montauk? Hörte er jemand sagen. Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Stimmt, antwortete er überrascht. Hatte Laura das gesagt? Er hätte ihr jetzt gern Fragen gestellt, aber er kam nicht dazu. Das Gespräch ging weiter, die Studenten ließen nicht locker und wollten noch vieles wissen. Der Dozent privat bei einem Glas Wein, das war schließlich eine gute Gelegenheit. Es wurde noch ein ziemlich langer und lustiger Abend. Nach der Kneipe zogen sie in eine Bar und schließlich sogar noch in eine Diskothek. Das hatte er auch schon lange nicht mehr gemacht. Er wollte schon nach Hause, aber er ließ sich überreden. Auf ein letztes Glas, dachte er. Die Musik war überraschend gut, südamerikanisch, richtige Tanzmusik. Er lehnte an der Bar, sah den Tanzenden zu und war ganz glücklich so. Plötzlich stand Laura neben ihm. »So, jetzt sind Sie dran«, sagte sie verschmitzt, nahm seine Hand und zog ihn auf die Tanzfläche. War sie überrascht, dass er das auch ganz gut konnte? Merengue, Salsa, vielleicht ein bisschen. Sie tanzten, fast wie eingespielt. Ganz leicht folgte sie seinen eher improvisierten Impulsen zu immer gewagteren Figuren. »Hey«, lächelte sie irgendwann, »das macht richtig Spaß.« Ihr seltenes Lächeln und plötzlich ganz nah, hautnah. Später wechselten die Partner eine Zeit lang. Am Ende tanzte er wieder mit ihr, bis die Musik schließlich abbrach. Von der Gruppe waren nur noch wenige übrig. Aber alle waren bester Laune. Sie bestellten sogar noch eine Flasche Sekt als krönenden Abschluss. An diesem Abend sah er den VW Käfer zum ersten Mal. Sie fuhr ihn nach Hause, ihn und zwei ihrer Kommilitonen. Es würde schwer werden, dachte er, wieder zum Ernst des Seminars zurückzukehren. Aber am folgenden Montag war alles wieder normal, Alltag. Es ging auf das Semesterende zu, Prüfungen, Abgabe der Arbeiten. Laura war wieder ganz zurückhaltend, ihr kritischer Blick. War es gut so? Oder wäre ihm ein Zeichen lieber gewesen? Sie gab kein Zeichen. aber sie kam in seine Sprechstunde. In seinem Büro saßen noch zwei Kollegen. Er schlug vor, in die Cafeteria zu gehen. Das Papier für Wien und ihr Problem mit dem Abgabetermin. Sein Einverständnis, dass sie ihre Arbeit nachschicken konnte. Dann sein Angebot, sie ihm in den Ferien vorbeizubringen. Nein, der Vorschlag war nicht unseriös. Irgendwann setzte sich ein Kollege zu ihnen an den Tisch. Ihre Unterhaltung sah wohl nicht nach einer offiziellen Sprechstunde aus. Sie plauderten noch ein wenig zu dritt. Dann kam der Abschied, draußen auf der Treppe vor der Cafeteria. Er hätte sie gerne bis ans Auto begleitet. Aber das kam ihm irgendwie unpassend vor. Der Kollege stand noch dabei. Er sah sie noch über den Parkplatz laufen. Wieder der rote Käfer. Sie drehte sich noch einmal um. Ein kurzer Wink. Dann stieg sie ein und fuhr langsam davon. Im Büro fiel ihm ein, dass sie keine Telefonnummer hatte. Aber er hatte den Namen des Hotels ein paar Mal erwähnt.